go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Ich bin's, der Paddy, und wir wollen heute mit euch über das Thema rote bzw. kommunistische Gewerkschafts- und Betriebsarbeit sprechen und vor allem über die rote Gewerkschaftskonferenz am 25. Oktober in Waiblingen. Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, und zwar einmal den Vincent von Rote Infos und Sergej vom Roten Gewerkschaftstreffen. Erstmal hallo an euch beide und schön, dass ihr da seid. Ja, moin Paddy, danke für die Einladung. Ja, auch von mir herzliches Hallo und vielen Dank für die Einladung und auch das rege Interesse an der Veranstaltung. Genau, danke auch von mir nochmal. Wie gesagt, ihr veranstaltet ja die Rote Gewerkschaftskonferenz, aber vielleicht wollte ich noch irgendwie was zu euch sagen. Habe ich was vergessen? Ein paar wichtige Informationen, also jetzt vielleicht auch zu Rote Infos oder zum Roten Gewerkschaftstreffen? Ja, also ich kann kurz zu Rote Infos ein, zwei Sätze sagen. Ich meine, wir wollen damit hier der kommunistischen Bewegung im Rems-Murr-Kreis und Ludwigsburg, für alle, die es jetzt nicht einordnen können, östlich von Stuttgart gelegen, einfach eine gewisse Reichweite bieten. Wir wollen hier als Kommunisten einer unserer Aufgaben, nämlich den Marxismus zu verbreiten, gerecht werden und dementsprechend durch unterschiedlichste Kommentare und Statements zu tagesaktuellen politischen Geschehen eben einen marxistischen Anstoß mit einem Klassenbezug in die Debatten geben und auch politischen Aktionen mit entsprechender Stoßrichtung hier in der Region dort einfach zu einer gewissen Reichweite verhelfen und sind jetzt eben auch in der Organisation von der Konferenz mit beteiligt und arbeiten damit. Ja, und ich bin Sergej, Arbeiter, Gewerkschafter, Kommunist, Antifaschist, und genau solche Leute treffen sich einmal im Monat bei uns hier in der Region zum Roten Gewerkschaftstreffen, um sich auszutauschen, gemeinsame Aktionen abzusprechen und die eigene Praxis im Betrieb zu verbessern. Kurz mal zu Rote Infos. Ihr habt eine Instagram-Seite, ne? Also man findet euch auf Instagram. Genau. Ja. Da findet man uns. Alles klar. Okay, ja, vielleicht kommen wir da mal zur Konferenz. Also genau, die findet am 25. Oktober statt. Was ist eigentlich so das Ziel der Konferenz und was für ein Programm erwartet eigentlich die Besucher? Ja, genau. Also Sergej hatte ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Also beim Roten Gewerkschaftstreffen zusammenkommt, was da so ein bisschen das grobe Ziel ist. Und selbiges lässt sich eigentlich auch auf die Konferenz anwenden. Also vielleicht erstmal kurz zum Ablauf selbst. Es soll mehrere Themenblöcke geben. Einerseits Erfahrungsberichte von politisch geführter Arbeit im Betrieb, die jetzt auch ein bisschen zurückliegen, also zwei ältere Genossen, die da ein bisschen Erfahrung mitbringen. Zweiter Themenblock soll sich der Frage widmen, was können wir jetzt so der rechten Verhetzung und Verführung unserer Kolleginnen und Kollegen im Betrieb entgegensetzen? Wie kann Arbeit gegen rechts im Betrieb aussehen? Ein anderer Aspekt ist dann noch so ein bisschen die Frage, wie politische Bildung aussehen kann, marxistische Grundlagenbildung. Und da kommen wir vielleicht später auch noch ein bisschen dazu, wie ist es denn eigentlich, die Arbeit in gewerkschaftlichen Gremien zu bewerten? Was sind da positive Erfahrungswerte? Was sind jetzt eher negative Erfahrungswerte gewesen? Und wie kann man denn damit umgehen? Das sind so ein bisschen die großen Themenblöcke. Ja, ich bin einer der beiden älteren Genossen, die da berichten werden, und werde aus meiner Praxis erzählen. Schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, da kann man einiges für heute daraus lernen. Ich bin damals als junger, wilder Mensch, der die Welt verändern wollte, in den Betrieb gegangen, also auch bewusst als politische Entscheidung, dort politische Arbeit zu leisten, und habe da zusammen mit einem guten Freund und Genossen von mir einiges erlebt, und das wollen wir teilen als Inspiration für kommende Generationen und natürlich auch den Rahmen bieten, dass man auch aktuelle Erfahrungen austauschen kann. Fragen, Diskussionspunkte, was klappt nicht im Betrieb, was sollte man tun, um die Leute zu gewinnen? Was lässt man lieber? Ja. Wo habt ihr blaue Augen gekriegt? Ja, sowas halt, ne? Ja, ist ja auch mit viel Frustration verbunden, teilweise als Kommunist Betriebsarbeit zu machen. Ja, weiß ich nicht. Ja, auch. Also klar, klappt da auch manchmal was nicht. Da kann ich mich auch noch gut an einiges erinnern. Aber wenn es klappt, ist halt umso schöner, ne? Mhm. Und ich glaube nicht, dass das nur mit Frustration verbunden sein muss, weil wenn du dir die Betriebe anguckst, dann wirst du feststellen, dass es dort eigentlich fast keine Linken mehr gibt. Das heißt, du agierst in einem Feld, wo du was Neues aufbauen kannst. Und das kann natürlich auch sehr schön sein. Mhm. Ja, da war unsere Wahrnehmung auch, dass sich so die radikale Linke, so marginalisiert sie sowieso schon ist, gerade was jetzt so den Betrieb als politisches Feld, als Kampffeld angeht, eher in so einer Beobachterrolle befindet, dann kommt es gerne mal dazu, dass dann junge Menschen sich sagen, jawohl, ich gehe jetzt die Welt verändern, wie du es gerade eben gesagt hast, und dann vielleicht erstmal ein paar auf die Schnauze bekommen und dann vor allem auch der Rahmen fehlt, wo sich damit auseinandergesetzt wird. Wie kam es denn dazu? War das jetzt irgendwie war das jetzt ein Griff ins Klo, der halt nicht anders hätte kommen können? Oder hätte man was besser machen können? Daher kommt dann wahrscheinlich auch relativ viel Frust und die radikale Linke hat es nicht geschafft, sich damit ja kontinuierlich und strukturiert auseinanderzusetzen, zusammenzukommen und das als eine unserer Hauptaufgaben zu begreifen. Und die ist es letzten Endes, weil ich meine, ich denke, die meisten, die jetzt hier auch zuhören, sind sich erstmal darin einig, dass man sagt, ja, das Proletariat, die Klasse der ArbeiterInnen, hat die Macht, die Welt zu verändern. Dann ist aber die Frage, wo ist denn das Proletariat jetzt? Und da sagen wir halt, naja, das ist ganz klar im Betrieb. Und dort ist auch der Moment, wo man in Kämpfen Erfahrungswerte sammeln kann, sowohl als KommunistIn als auch als jetzt unbescholtener Proletarier, sage ich mal. Mhm. Ihr sprecht ja also vor allem von roter und kommunistischer Gewerkschafts- und Betriebsarbeit. Also ich glaube, es ist ziemlich klar, dass die Organisierung von Arbeitern und Gewerkschaftsarbeit als Kommunist oder Kommunistin natürlich zentral sein sollte, wenn man davon spricht, irgendwie Klassenbewusstsein zu befördern und was an den bestehenden Machtverhältnissen zu ändern. Aber was genau unterscheidet eigentlich jetzt rote oder kommunistische Gewerkschaftsarbeit vielleicht von anderen Formen von Gewerkschaftsarbeit? Weißt du, als Kommunist bin ich ja erstmal auch Arbeiter und ich habe das Interesse an einem guten Lohn, an einem sicheren Job und an möglichst kurzen Arbeitszeiten. Vielleicht auch, um nach der Arbeit auch noch kommunistische Arbeit machen zu können, nicht nur im Betrieb. So, deswegen habe ich das Interesse daran, zusammen mit meinen Klassengeschwistern mich zu organisieren. Das ist dann übrigens auch für mich Gewerkschaft, also das ist mein Verständnis von Gewerkschaft. Wenn Arbeiterinnen und Arbeiter sich organisieren, um gemeinsam Interessen durchzusetzen und gemeinsam Kämpfe zu führen. Das ist per se auch noch nicht rot, aber wir beide glauben, oder nicht nur glauben, ist der Überzeugung, dass die Arbeiterklasse die Macht hat, die Welt zu verändern. Und wenn man das so denkt, dann sollte man dort sein, wo die Arbeiterklasse ist und diesen ökonomischen Kämpfen noch was Zusätzliches geben, nämlich politisches Bewusstsein, dass an vielen dieser Probleme, die wir in der Gesellschaft sehen, die Eigentumsverhältnisse schuld sind. Und wenn man die ändern möchte, dann muss man auch politisch aufbegehren. Das ist dann vielleicht rote Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Und das tun wir mit Erfolg und manchmal auch Misserfolg. Das habe ich getan mit Erfolg und Misserfolg. Und wir würden uns wünschen, dass das in Zukunft noch viel mehr Menschen tun. Abonniert unseren YouTube- und Spotify-Kanal und vergisst nicht, unsere Folgen fleißig zu teilen, zu liken, zu kommentieren, weiterzuempfehlen an eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Liebhaber, keine Ahnung. Und auf YouTube, auch ganz wichtig, vergisst nicht, die kleine Glocke zu drücken, neben dem Abo-Button, denn dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr von uns, denn ihr werdet direkt benachrichtigt. Ja, kleine Glocke, ganz, ganz wichtig, aber folgt uns auch auf Instagram, teilt und liked unsere Sachen, das ist ganz wichtig. Telegram-Kanal haben wir auch noch, folgt uns auch da, verbreitet das. Das ist nämlich unsere Währung. Ja, aber auch die andere Währung ist uns sehr wichtig, und zwar richtiges Geld. Wir haben ja, stimmt, auch, Geld ist auch gut. Ja, genau, Geld ist immer gut, können wir sehr gut gebrauchen. Und deswegen haben wir einmal ein PayPal-Konto, aber auch ein richtiges Konto. Und wenn ihr uns da Geld überweisen wollt, um uns zu unterstützen, könnt ihr die Kontodaten jeweils in den Beschreibungen der einzelnen Folgen finden oder in den Beschreibungen des YouTube- und Spotify-Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und ich glaube, dazu kommt halt auch noch, dass wir das halt in allem, was wir tun, was wir versuchen zu tun, eben mit einer ganz klaren Perspektive verbinden. Und die ist eben die, dass auch wenn unsere Klasse und uns das seit langem oft eingeprügelt wird, der Kapitalismus eben nicht das Ende der Geschichte ist. Also was wir nicht wollen, ist, dass die radikale Linke sich in den revolutionären Kinosessel setzt, eine Tüte Popcorn dabei und dann so ein bisschen begutachtet, ja, wie war es denn jetzt, der Klassenkampf? War das jetzt 5 Sterne oder auch nur 2? Dann schreiben wir noch einen Kommentar dazu, hätte aber besser machen können, sondern wir müssen Teil dieser Kämpfe werden. Und das ist, glaube ich, das Motiv der Konferenz. Wir haben auch schon eine ganze Menge Anmeldungen dafür. Also es scheint ja offensichtlich irgendwie einen Nerv zu treffen. Hm. Und wenn dann noch mehr nach Hause gehen und dann auch sagen, genau, die Front eröffnen wir jetzt, dann haben wir alles richtig gemacht. Mal kurz Nachfrage zur Konferenz. Das ist die erste Konferenz in der Art, ne? Ja. Okay. Mhm. Also die erste, die wir organisieren. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwo eine kennst. Also ich weiß es. Aber... Also es gibt ja viele linke Konferenzen, aber jetzt diese Art von, also von explizit kommunistische Gewerkschaftskonferenz jetzt in der Gegend. Wobei, Paddy, also jetzt wirklich ohne Ironie, ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele linke Konferenzen gibt, aber zur Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit ist mir jetzt in letzter Zeit keine bekannt, will jetzt keinen zu nahe treten, so, ne? Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, für uns ist Gewerkschaftsarbeit Arbeit im Betrieb dort, wo man den Kapitalisten gegenübersteht. Es geht nicht darum zu reflektieren, ob wir jetzt in der DGB-Jugend die Weihnachtsfeier schön vorbereitet haben. Das ist nicht der Inhalt der Konferenz. Ja. Nichts gegen Weihnachtsfeier in der DGB-Jugend, bitte nicht übel nehmen. sondern Gewerkschaftsarbeit ist aber erstmal da, wo der Kapitalist einem gegenübersteht und dort brauchst du auch die Kommunisten. Mhm. Es ist aber auch so, also ich höre jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder, auch aus so, ich sag mal, roten Gruppen, kommunistischen Kreisen, immer wieder so die Parole, wir müssen raus aus der Szene, rein in die Klasse, irgendwie sich in der Arbeiterklasse verankern, mehr auf Klassenkampf orientieren, weg von diesem sektierischen Szenecharakter der radikalen Linken. Und was ja auch erstmal richtig ist, wo ich auch zustimmen würde, aber trotzdem hat man das Gefühl, jetzt wenn man sich so anguckt in den letzten Jahren, dass aber auch viele Kommunisten, Marxisten da trotzdem an diesem Anspruch, also dem nicht so ganz gerecht werden irgendwie. Ja. Und von der massenhaften Verankerung von Kommunisten in Betrieben und einer breiten Organisierung der Arbeiterklasse durch kommunistische Organisationen sind wir ja schon noch sehr weit weg. Absolut. Vielleicht da nochmal die Frage, also was glaubt ihr, woran das liegt und was wollt ihr vielleicht anders machen oder was glaubt ihr, müsste man da anders machen? Jetzt haben wir uns gerade angeguckt, wer antworten soll. Wir sind beide schon heiß drauf. Oder? Ja, also ich kann gerne mal irgendwie kurz einen kleinen Ausschlag machen. Ich kann mir vorstellen, ein Punkt, der dazu führt, ist einfach die Art und Weise, wie die radikale Linke organisiert ist tatsächlich. Und wie man, was man jetzt auch so für ein Verständnis von der eigenen politischen Arbeit hat. Sergej, du hattest es vorhin gesagt, du bist ein Kommunist und dadurch auch erstmal als Arbeiter sozialisiert worden. Große Teile der radikalen Linken kommen jetzt halt erstmal aus einer anderen Sozialisierung, muss man einfach mal so anerkennen, so wie man gerade da aufgestellt ist. Und dann ergibt sich auch oft noch was, dass die politische Arbeit so im Feierabend stattfindet. Das mag jetzt unterschiedliche Gründe haben, vielleicht fehlendes Bewusstsein, vielleicht kennt man es nicht anders, vielleicht hat man einfach kein anderes Angebot. Dementsprechend beginnt man dann meistens erstmal von außen zu kommen, also jetzt von außen an den Betrieb heran. Und ich glaube, so diese ganz einfache Aspekt, hey, ich bin jetzt irgendwie, was weiß ich, 17, 18, 19 Jahre alt, ja, komm, fange ich doch mal eine Ausbildung an und gucke ich mal, was ich da machen kann, findet, glaube ich, sehr oft nicht statt, sondern ist die Frage, okay, ich bin irgendwie schon in Organisation XY aktiv und ich brauche jetzt irgendwie eine Tagesbeschäftigung, die damit vereinbar ist, dass ich da irgendwie möglichst oft nachmittags Zeit habe und dann eben meine Treffen abklingeln kann. Und dann diskutiert man da auf den Treffen, wie kann ich denn dann jetzt irgendwie in den Betrieb zurückkommen, wie kann ich denn jetzt Thema XY, das gerade bei der radikalen Linken ganz heiß diskutiert wird, irgendwie von außen an den Betrieb rantragen. das ist da, glaube ich, einfach nicht zielführend, sondern der Aspekt ist eher, oder ja, wie wir vorhin auch gesagt hatten, was passiert denn da im Betrieb? Wie kannst du im Betrieb dem Kapitalist, wie auch immer geartet jetzt, der dir da gegenüber sitzt, was abbringen? Und wie kannst du das dann mit den politischen Themen, die drumherum passieren, verbinden? Ganz aktuell jetzt mit Krieg und Aufrüstung. Ich schaffe selber im Krankenhaus. Wie kann ich den Leuten da verklickern, dass die Arbeitsbedingungen bei uns so kacke sind, weil hier gerade das größte Aufrüstungsprogramm seit dem deutschen Faschismus läuft? Also wenn diese Aussage, wir wollen bei der Klasse kämpfen, raus aus der Szene, mehr sein soll als ein Lippenbekenntnis oder eine gute Absicht, dann glaube ich, braucht es ein politisches Zielbild. Also was wollen wir eigentlich konkret erreichen durch Betriebsarbeit? Wollen wir kommunistische Betriebszellen haben, die eigenständig aktionsfähig sind? Wollen wir ökonomische Abwehrkämpfe anführen und in diesen Kämpfen Genossinnen und Genossen gewinnen für politische Kämpfe? Nochmal als Beispiel, ne? Wollen wir den Marxismus im Betrieb verbreiten? Wollen wir die Gewerkschaften revolutionieren? Das heißt, sag ich mal, ihre Ausrichtung im Positiven beeinflussen. Dieses Zielbild fehlt in der radikalen Linken. Also ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sowas im Kopf haben, aber es gibt kein gemeinsames und auch keinen Rahmen, das mal gemeinsam zu diskutieren. Das wollen wir mit unserer Konferenz ändern, ohne jetzt die Illusion zu haben, dass danach alle erleuchtet nach Hause gehen und das gemeinsame Zielbild haben. Aber wir können ja mal anfangen damit. Und das Zweite ist eine Strategie, wie man das denn angeht, dieses Zielbild zu erreichen, weil es geht ja nicht so, ja, jetzt gehe ich mal in Betrieb und dann klingel ich da und dann lassen die mich rein und danach ist Revolution. So läuft's ja nicht, ne? Ach, kommen Sie rein, ach, die Kommunisten sind da. Ach, das ist ja toll. Herzlich willkommen, kommen Sie rein. Herzlich willkommen, machen Sie mal Revolution bei uns. So läuft's ja nicht. Sondern du musst ja schon auch wissen, wie man's tut. Und da, glaube ich, kann man auch von älteren Generationen ein Stück weit profitieren. Die ist nicht mehr so zahlreich, die ältere Generation, also mit älter meine ich jetzt so meine um die 50, die da Erfahrung gesammelt hat, weil sie sind geprägt von dieser Zeit der 90er, wo alles zusammengebrochen ist politisch. Aber wir können ja ein paar Erfahrungen, wie gesagt, weitergeben. Und das Dritte ist, damit es erfolgreich wird, dieses neue Bekenntnis der radikalen Linken, der jungen radikalen Linken zum Betrieb, ist natürlich auch die Bereitschaft, das eigene Leben zu ändern. Also weißt du, ich wollte mal früher Politik und Geschichte studieren, da habe ich mir gedacht, oh Gott, da bin ich ja danach Taxifahrer und wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, muss ich mein Gewissen verkaufen an irgendeine Zeitung, wo der Herausgeber sagt, was ich denken muss. So, und dann habe ich es halt sein lassen, na gut, dann mache ich doch lieber Klassenkampf im Betrieb, da kann ich dann auch Politik und Geschichte studieren, aber den Praxisteil davon. Und diese Bereitschaft, ich glaube, das haben viele, aber man muss es, glaube ich, in der Deutlichkeit nochmal sagen. Also wenn du bei der Klasse sein willst, dann musst du dein Leben auch ein Stück weit verändern. Ja, wir warten nicht von allen, dass sie sofort ihr Studium abbrechen oder so, aber Klassenkampf von außen geht halt nicht, ne? Also ihr meint wirklich, dass man auch selber sozusagen stärker also auch den eigenen Lebensmittelschwerpunkt genau. Dort haben sollte, wo man quasi die Menschen erreichen möchte. Ja, also, genau das meinen wir. Ja, ja. Es haben ja vorhin einige gelächelt hier. Ludwigsburg, Rems-Murr, wo ist das denn? Ist irgendwie bei Stuttgart. Ach so. Das ist da, wo bei Stuttgart die Industrie ist, wo das Proletariat lebt. Also musst du dort auch politische Arbeit leisten und vielleicht nicht nur im Szene-Kiez oder vielleicht überwiegend dort, wo das Proletariat ist. Ja, und hört sich hart an, aber ältere Generationen haben das zu Tausenden gemacht. Man muss auch sein eigenes Leben ändern und Teil des Proletariats werden. Und Vincent hat gesagt, ja, viele von den radikalen jungen Linken kommen eher aus bürgerlichen, bildungsbürgerlichen oder kleinbürgerlichen Verhältnissen. Das ist nichts, was ich kritisieren würde, das hast du ja nicht ausgesucht, aber du suchst ja aus, ob du da bleibst oder ob du dich mit der Klasse verbindest. Wobei ja Arbeiterklasse jetzt ja nicht nur heißt, irgendwie der Industriearbeiter im Blaumann irgendwie bei den großen Automobilkonzernen, wobei natürlich immer noch in Deutschland, in der BLD würde ich sagen, ist ja schon noch der relevanteste Wirtschaftsbereich oder der Zweig, der auf jeden Fall. In Baden-Württemberg ist es mit Sicherheit wichtig, die Autoindustrie. Wir sind hier bei Stuttgart, aber in Bavü ist noch größer der Maschinenbau. So, und jetzt will ich gar nicht drüber diskutieren, wer ist jetzt der edlere Arbeiter, sind es jetzt die Beschäftigten im Krankenhaus oder sind es jetzt die Leute in der Autoindustrie oder doch im Maschinenbau oder vielleicht doch in der Logistik oder in der Nahrungsmittelindustrie. Wichtig wäre uns, dass man da überhaupt mal wieder Kommunisten trifft in diesen Betrieben. Ja, ja. Genau, fällt aber gerade, du hast ja gerade schon angeschnitten, das Thema Mitarbeit in den DGB-Gewerkschaften. Das ist ja auch so relativ umstritten, sage ich mal, unter radikalen Linken und Kommunisten. Es gibt ja sehr viel Kritik daran, und das ist ja auch erstmal der Fall, also dass die DGB-Gewerkschaften in der BRD mehrheitlich von der reformistischen Gewerkschaftsbürokratie beherrscht werden, die auf Sozialpartnerschaft setzt mit dem Kapital und nicht auf kämpferische Gewerkschaftsarbeit oder auf eine Überwindung des Kapitalismus. Und in den letzten Jahren haben wir auch, ja auch gesehen, dass friedenspolitische Positionen ja auch immer mehr aufgeweicht wurden bei den DGB-Gewerkschaften, wenn es um das Thema NATO geht oder Waffenlieferung. Und es gibt ja immer wieder auch eine große Frustration bei vielen Arbeitern über mangelnde Kampfbereitschaft bei den Gewerkschaftsführungen, schlechte Tarifabschlüsse. Deswegen da die Frage, also warum sagt ihr trotzdem, dass es richtig ist, als Kommunist oder als Kommunistin in diesen Gewerkschaften aktiv zu sein? Also ich glaube erstmal bleibt da jetzt für uns festzuhalten, dass die Tatsache, dass die DGB-Gewerkschaften jetzt sicherlich nicht frei von Kritik sind, nicht heißen soll, dass man jetzt erstmal ganz lange darüber diskutieren und sich darüber im Klaren werden muss, wie man denn da was ändern könnte, bevor man da anfängt, was zu ändern. Der zweite Punkt ist dann der, was das angeht, würden wir jetzt, glaube ich, mal ganz flapsig sagen, der Fisch stinkt von allen Seiten. Also, wie gesagt, du hast es ja gerade selber auch kurz angerissen, das ist eine Diskussion, die sehr viel in der radikalen Linken geführt wird und sich dann erstmal an der Rolle dieser Gewerkschaftsbürokratie aufhängt. Ich denke, aus allem, was wir bis jetzt gerade eben gesagt haben, ist ja recht deutlich hervorgegangen, oder wenn nicht, wollen wir es an der Stelle nochmal betonen, der ganze Spaß fängt im Betrieb an. Der Ausgangspunkt bei dem, was wir da politisch bewirken wollen und worüber wir diskutieren möchten, ist der aktuelle Stand unserer Klasse und der Bewusstseinsstand unserer Kolleginnen und Kollegen da im Betrieb. Und wenn man da arbeitet und wenn man dort gemeinsam in Kämpfen mit politischer Führung, mit einer marxistischen Grundlage anfängt, Fortschritte zu machen, dann lässt sich nicht nur die Welt verändern, sondern auch in dem Zuge der Apparat der DGB-Gewerkschaften. Das ist ja so ein bisschen der Aspekt, das wollen wir schon nochmal ganz klar betonen. Kommunistische Betriebsarbeit fängt im Betrieb an. Und das hat dann automatisch auch wieder, wirkt sich wiederum aus auf die DGB-Gewerkschaften. Jetzt natürlich nicht direkt bis zur Spitze, aber es fängt mal auf der lokalen Ebene an. Und wir hatten es vorhin gesagt, wir machen da Politik, wo wir arbeiten und wo wir leben. Das machen wir dort, wo die Klasse ist. Und das Wichtigste ist, zu Beginn einmal, wie man dann dort Ausgangsbedingungen schaffen kann, wie man dort lokale Kämpfe, die dann anfallen, führen kann. Wenn jetzt hier ein Werk geschlossen wird, wie können wir denn dann dazu arbeiten? Das ist jetzt für uns eigentlich erstmal wichtiger. Also die Frage, welche Schweinerei hat eine Fahimi jetzt letzte Woche wieder von sich gegeben? Da kann man ewig lang drüber diskutieren. Achso, Paddy, ich finde, da muss ich erstmal drauf verständigen, was ist überhaupt Gewerkschaftsarbeit? Und da gibt's, glaube ich, bei vielen radikalen Linken so das Bild, dass es jetzt irgendwie, da gibt's irgend so ein Gewerkschaftshaus und da sitzen dann irgendwelche Leute drinne und die haben so Gremiensitzungen, manchmal ganz aufregend, manchmal aber oft stinklangweilig. Da soll ich jetzt hingehen und die Welt verändern? Nee, lass doch mal, ey. Ist nicht so sexy, ne? Nicht so sexy. Übrigens auch für uns nicht sexy. Nur mal nebenbei. Und das verstehe ich auch ein Stück weit. Wobei, das muss nicht so unsexy bleiben. Das kann man auch besser machen. Aber das ist nicht unser Fokus. Sondern wir haben ein kritisch-solidarisches Verhältnis zur Gewerkschaft. Also kritisch unter anderem dessen, weil wir die Gewerkschaft verbessern wollen. Und weil ich als Arbeiter gemerkt habe, wo ich damals in den Betrieb gegangen bin, hat sich so groß. Ich habe mich halt als Azubi beworben, haben sie mich genommen. Dann bin ich, das war der Anfang vom Weg in den Betrieb, ja. Und dann war ich da und dann gibt's da halt einen Betriebsrat. Da war nicht so die Knaller drinne, um es mal ganz nett zu formulieren. Ich werde auf der Konferenz daraus im Detail berichten. Genossen zusammen und dann gab's da so einen runtergerockten Vertrauenskörper der IG Metall, ja. So, und jetzt überlegst du dir, mache ich als Azubi ganz was Eigenes auf. Das kannst du ja an 5 Fingern abzählen, dass es zum Scheitern verurteilt ist im Betrieb, weil du kriegst ja sofort härtesten Gegendruck, ja. Oder versuchst du im Betriebsrat einen Posten zu kriegen, da mitzuarbeiten und den Laden von innen umzukrempeln. So, und letzteres war durchaus erfolgreich. Also ich würde da die Form, die wir vorfinden, nicht von vornherein negieren und wegwerfen, sondern sagen, okay, es macht Sinn, Betriebsratsmitglied zu sein, es macht Sinn, in einem gewerkschaftlichen Vertrauenskörper mitzuarbeiten, bis zu einem gewissen Punkt, und vielleicht braucht es daneben noch was Eigenes. Das sehen wir auch so, ja. Aber die Form der legalen Arbeit im Betrieb links liegen zu lassen, weil sie uns nicht cool oder nicht revolutionär genug sind, halte ich für einen großen Fehler, ehrlich gesagt. Details sind beim Genossen Ulyanov nachzulesen in seiner Schrift Der linke Radikalismus. Das liegt bei uns dann auf dem Büchertisch bei der Konferenz. Es ist ja auch eine sehr alte Debatte. Ne? Ja klar, also die ist scheißen alt, über 100 Jahre. Die Arbeiterbewegung. Ja. Ja. So, und uns abzusondern in die Vincent und Sergei Gewerkschaft, die dann lupenrein marxistische Positionen vertritt. Mit stolzen 6 Mitgliedern. So, das wird nicht vom Erfolg gekrönt sein, sondern der Zustand der aktuellen Gewerkschaftsbewegung ist leider auch Spiegelbild des Bewusstseinsstands der Klasse. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, aber die meisten Gewerkschaftsfunktionäre sind von irgendwelchen Leuten gewählt worden. Da hat sich meines Wissens keiner an die Funktion geputscht, sondern es ist eine Wahlfunktion. So, und die werden von Leuten gewählt, die in der Gewerkschaft Mitglied sind. Und in meinen 30 Jahren Praxis habe ich viele Leute erlebt, die kein Mitglied der Gewerkschaft sind. Die sind aber meistens nicht noch cooler, sondern sind ja noch dümmer meistens. Ja? Und deswegen würde ich raten, in den Gewerkschaften mitzuarbeiten, ohne Illusionen zu haben und komplett in der Gewerkschaftsarbeit aufzugehen. Die betriebliche Grundlage muss dabei eigentlich immer der Ausgangspunkt sein. Ansonsten bist du eigentlich auch verloren, wenn du mal gewerkschaftlichen Gremien irgendwie reinschnupperst. Ein Punkt, den ich jetzt auch nochmal ganz gern hinzufügen wollte, ist der, ich hatte ja vorhin ein bisschen was dazu gesagt, der Ausgangspunkt ist, wie sich das Bewusstsein von unseren Kolleginnen und Kollegen ändern kann, wenn wir versuchen, eine politische Führung zu bieten. Der andere Punkt ist aber auch der, wir müssen ja selbst auch im Kleinen lernen, wie kann man einen, wenn auch nur ökonomischen Erfolg erlangen, wie kann man da eine Belegschaft zu einem Sieg führen? Das ist schon der zweite Aspekt, der da auch fehlt. Und ich glaube, das kann auch in diesen Frust, den du ganz zu Beginn angesprochen hattest, mit reinspielen. Dass dann junge Leute aus einem guten Ansinnen dahin gehen und sagen, ja geil, jetzt kläre ich den Leuten noch mal, wie die Welt zu verändern ist. Und dann fliegst du halt bei solchen Aspekten auf die Schnauze. Und auch das musst du lernen, eben im Betrieb. Musst du auch lernen, mit einem Betriebsverfassungsgesetz zu arbeiten, wo das denn jetzt herkommt. Und nur dann hören dir auch die anderen Leute im Betrieb zu. Also wenn ich denen jetzt nicht irgendwie dabei helfen kann, ökonomische Teilerfolge oder jetzt auch nicht mal ökonomisch einfach Fragen der Umsetzung, was jetzt die Arbeitsbedingungen angeht, wenn ich da keine Hilfe sein kann, dann muss ich denen jetzt auch nicht erzählen, wie eine befreundete Gesellschaft aussehen kann. Da wird man belächelt als der Utopist und ja. Safe, ja. Also ich kenne viele Arbeiter, die gucken drauf, ob die radikalen Linken in der Lage sind, im alltäglichen Kapitalist die Grenzen aufzuzeigen. Und wenn du das hinkriegst, dann hören sie dir auch bei den politischen Fragen zu. Wenn die merken, du bist da völlig überfordert mit oder hast noch nicht mal den Mut, das zu tun, mal den Bossen auf einer Betriebsversammlung zu widersprechen, eine eigene kleine Aktion im Betrieb zu organisieren, dann brauchst du mit Sozialismus nicht ankommen. Das ist komplett unglaubwürdig. Kann man ein bisschen philosophieren in der Raucherpause. So, aber du hast recht, Paddy, mit einem Punkt. Ja, die aktuelle Gewerkschaftsbewegung in Deutschland ist schwach und die hat ein paar durchaus berechtigte Kritikpunkte. Also ich finde die Politik gegenüber der Regierung, was deren Aufrüstung angeht und den zu erwartenden Sozialabbau, der die Aufrüstung gegenfinanzieren soll, der ist viel zu schwach ausgeprägt. Vorgestern war eine große Demonstration in Stuttgart. Da war Verdi dabei. Der Vincent hat auch für die Verdi-Jugend dort eine Rede gehalten. Das hättest du wahrscheinlich ohne Verdi-Jugendmandat nicht tun können. Das war, glaube ich, mit die meistbeachteste und kämpferischste Rede. Also insofern hat da die Gewerkschaftsgremienarbeit da im Fall sogar einen durchaus politischen Nutzen gehabt, aber nicht alleinstehend, sondern es gab dort von Kommunistinnen und Kommunisten eine große Schilderreihe. Da stand drauf Sozialismus statt Weltkrieg und beides hat sich gegeneinander ergänzt. Und so muss das in der Praxis laufen. Und der zweite Kritikpunkt, das geht vielleicht auch ein bisschen Richtung IG Metall. Also hier in Baden-Württemberg man hat fast das Gefühl, einen Betrieb nach dem anderen zugemacht und in Billiglohnländer verlagert. Und ich finde lass uns doch mal zur Sozialpartnerschaft wieder zurückkehren. Das reicht da nicht aus. Da muss offensiver gekämpft werden. Ja, bis hin zum Streik. So, und die Kritik muss sich die Gewerkschaft schon gefallen lassen und die äußern wir auch sehr radikal. Übrigens zum Missfallen durchaus einiger innerhalb des Gewerkschaftsapparats, aber das tun wir nicht, um die Gewerkschaft schlecht zu machen, sondern auf Kurs zu bringen. Und wenn es Leute gibt, die in der Lage sind, ohne IG Metall und ohne Verdi die Revolution zu machen, bitte, dann sollen sie es tun. Ich habe da kein Problem mit. Ich will es aber sehen. Lass uns gerne überraschen. Wie ist es eigentlich für euch, wenn ihr so nach Frankreich guckt, wo ja jetzt gerade schon auch wieder viel los ist mit großen Streiks und so, cool, und Massen auf der Straße gegen die Kürzungspläne sich wehren, und in Deutschland ist ja gerade tote Hose, ne? Also trotz der ganzen Ankündigungen von Sozialabbau durch die Regierung und so. Was glaubt ihr eigentlich, was vorne zu liegen, also was für die Ursachen dafür sein können, für diesen Unterschied, dass es hier bei uns noch so vergleichsweise still ist? Also auch so ein bisschen, ich meine, da gibt es wahrscheinlich sehr viele auch historische Gründe, auch wegen den unterschiedlichen Strukturen in den Gewerkschaften und so. Aber was glaubt ihr, sind so die Hauptursachen? Das ist natürlich jetzt ganz dünnes Eis. Dazu müsste man Frankreich-Kenner sein, ne? Aber wir können das ja mal ranrobben an das Thema, Vincent, oder? Bisschen brainstormen können. Ja, also das Erste, was mir einfällt, Achtung Werbung, auf der Homepage des Roten Gewerkschaftstreffens ist dazu ein Artikel. Ja. Der heißt, worauf warten wir? Also bezieht sich auf ein Brecht-Gedicht, Die Hoffenden, wo wir das auch feststellen, dass in Frankreich in einer ähnlich gelagerten Konstellation, also zumindest viele Gewerkschaften mobilisieren und die politische Linke, Macron will ja anscheinend auch, durch seinen Ministerpräsidenten, der da mehrmals ausgetauscht wurde, den Staatshaushalt Richtung Rüstung umschichten, und der Protest, der muss hier in Deutschland eigentlich auch stattfinden. Ich habe es ja gerade gesagt. Warum das dort geht und hier nicht? Gute Frage, ja. Also ich glaube, ein Aspekt ist mit Sicherheit auch, sehr nicht von der Hand zu weisen, dass es je nach Land oder Region schon einfach unterschiedlich gewachsene Protestkulturen gibt. Und ich würde schon mal behaupten, dass so eine Protestkultur hier in der BRD in den letzten 30 Jahren echt ordentlich gelitten hat. Hat sicherlich viele Aspekte, kann man jetzt ganz bestimmt sehr weit zurückgehen, bis zu dem Punkt mit so der preußischen Disziplin, die ja mal sehr lang irgendwie weite Teile der BRD geprägt hat. Dann vielleicht auch noch, dass es in der BRD noch nie eine eigenständig erfolgreich geführte Revolution gegeben hat. Das mag da viele Aspekte irgendwie auf eine lange Sicht gesehen mit einfließen lassen, dass es da halt ja einfach irgendwie so eine starke Obrigkeitshörigkeit gibt. Oh. Ich glaube, in Deutschland warten schon viele Menschen drauf, dass ihnen erlaubt wird, den Rasen zu betreten, um Revolution zu machen. Oder dass jemand sagt, jetzt müsst ihr aber streiken, ne? Das kann sein, dass es vielleicht in anderen Ländern, wo es eine bürgerliche Tradition gibt, also den Feudalismus durch eine bürgerliche Revolution wirklich selbst gestürzt zu haben, dass es da anders ist und dass hier das Preußentum, dieser reaktionäre Geist nachwirkt, würde ich jetzt mal als Kommunist, als Marxist sagen. Das kann schon sein. Es kann aber auch sein, dass vielleicht in anderen Ländern, da muss man auch ehrlich sein, in den Betrieben Gewerkschaften nicht überall so stark organisiert sind, wie zum Beispiel bei Mercedes in Baden-Württemberg, um mal ein Beispiel zu nennen. Und dann natürlich die Ebene, wie demonstrieren in der Stadt, ja, eine viel größere Bedeutung bekommt. Das ist ja in Teilen von Verdi auch so. Ich finde, Verdi macht sehr stabile Demonstrationen in jeder Tarifrunde. Wenn du mal in die Betriebe reinguckst, die Organisiertheit von Verdi, ist das nicht alles scheiße. Ganz im Gegenteil, da gibt's tolle Kolleginnen und Kollegen, aber da sind die Orga gerade nicht bei 100%. So, und das ist vielleicht ein Unterschied, dass die IG Metall oder die Industriegewerkschaften in Deutschland in Tarifrunden und in ökonomischen Fragen zumindest bis vor kurzem schon recht viel PS auf die Straße gekriegt haben. Also man denke zum Beispiel mal an die Streikbewegung 2018. Aber in politischen Fragen die Gewerkschaften zu sehr am Rockzipfel der Sozialdemokratie hängen. Ja. Und ich glaube, ein Punkt, ich sehe auch immer sehr, sehr gern die Aufnahme und auch so die Intensität der Proteste, wie sie dann dort oft stattfinden. Allerdings muss man ja schon auch anerkennen, genauso wenig, wie es hier irgendjemand auf gewerkschaftlicher Ebene hinbekommt, nennenswerten Widerstand gegen jetzt Sozialabbau und Aufrüstung zu organisieren, haben auch die Proteste dort noch keinen nennenswerten Unterschied gemacht. Sie sind dann zwar irgendwie von der Mobilisierung her wesentlich stärker und vor allem von der Intensität der Auseinandersetzung auf der Straße nicht mit dem zu vergleichen, was man hier mal in der Tarifrunde erlebt oder wenn dann sich tatsächlich mal eine Gewerkschaft dazu durchringt, wie jetzt gestern an einer Friedenskundgebung zu beteiligen oder so. Aber jetzt irgendwie einen groß spürbaren gesellschaftlichen Unterschied macht's auch noch nicht. Also auch da muss noch geguckt werden, was fehlt. Also ja. In dem Artikel auf der Homepage beziehen wir klar Position. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung muss sich von den französischen Bewegungen jetzt inspirieren lassen und gleichziehen. Vielleicht sogar bis dahin, dass man gemeinsame Streiktage verabredet über die Ländergrenzen hinweg. Und da ist die deutsche Gewerkschaftsbewegung viel zu schnarchnasig. Und ich finde, eine kämpferische Gewerkschaftsbewegung wäre auch ein sehr wirksames Mittel gegen Rechtspopulismus. Das haben wir noch gar nicht thematisiert, aber die Alternative ist ja der Klassenkampf und nicht die AfD für das Proletariat. So, da glaube ich, müssen wir deutlich, deutlich besser werden, aber ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, weil so wie wir auf Frankreich manchmal gucken oder die radikale Linke auf Frankreich guckt, gucken andere Länder auch auf Deutschland. Ich war vor einigen Jahren mal zum Gewerkschaftsaustausch in der Schweiz gewesen. Da haben die gedacht, hier kommt Che Guevara, die Deutschen. Ne? Da war ich ganz irritiert, dass sie uns für die Riesenkämpfer gehalten haben. Ne? Und da war ich im Betrieb, dann ging, die haben so Betriebsräte in Leitform, und dann kam dann so der Betriebsratsvorsitzende, Händchen halt mit dem Personalchef zum Austausch mit den deutschen Gewerkschaftern. Dachte ich, rutsch vom Stuhl. So viel sozial. Also es kann noch schlimmer gehen. Wobei das natürlich keine Entschuldigung ist für die eigenen Schwächen. Und ich war mal, ist auch schon ein paar Jahre her, aber jetzt auch nicht in der Steinzeit, mal zum Gewerkschaftsaustausch in der Ostslowakei in Kosice, das ist kurz vor der ukrainischen Grenze, eine Industriestadt dort. Obwohl, die war dann später mal Kulturhauptstadt, glaube ich. Ja, aber ist eigentlich bekannt durch ein großes Stahlwerk. Ja, Kulturhauptstadt. Und auch dort war das nicht so, dass die jetzt das gesamte, da kommen die Duschen aus Deutschland, die nichts geschissen kriegen. Also, die wollten von uns wissen, wie man streikt, ja. So, das will ich damit sagen, alles ist relativ und auf die Dinge, die man gut hinkriegt, stolz sein und die man nicht gut macht, nicht verschweigen, sondern verbessern. Und da stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch eine etwas vielleicht einseitige Idealisierung sozusagen der französischen Verhältnisse. Das stimmt. Ich kann ja auch was anderes sagen, Paddy. Ich habe früher mal viel mit Mercedes zu tun gehabt hier in der Region und dann haben wir Betriebsräte von Mercedes, ich war nicht dabei, erzählt zu so einem Austausch, da waren die bei Smart gewesen im Elsass. Das Werk gibt es jetzt nicht mehr, war früher eine Mercedes-Tochter. Da sind die da hingefahren und da saßen sie zum Gewerkschaftsaustausch in so einem großen Raum und dann waren irgendwie acht Gewerkschaften da aus Frankreich. Ja. Und die haben sich alle miteinander gestritten, wer jetzt die geilere ist, ne? Und die haben mir gesagt, das hat nicht dazu geführt, dass sie bei Smart im Betrieb besonders kämpferisch gewesen wären, sondern die haben sich gegenseitig die Fresse poliert und der Kapitalist stand in der zweiten Reihe und hat sich darüber gefreut. Das hast du in Deutschland nicht mit den Einheitsgewerkschaften, was nicht heißt, dass die perfekt sind. So, und wir sollten hier allerdings dann eher aufpassen, dass diese Einheitsgewerkschaften, wo ja eigentlich mal gedacht war, dass Kommunisten und Sozialdemokraten und Parteilose zusammenarbeiten gegen das Kapital, dass daraus nicht ein Anhängsel der Regierung wird oder so eine SPD-Richtungsgewerkschaft. Das ist, glaube ich, unser Problem hier. Ne? Insofern vergleichen und von den guten Sachen inspirieren lassen, sehr gerne, aber ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wenn ihr denn jetzt so guckt, so jetzt mit eurer Erfahrung in euren Betrieben, in Betriebsarbeit als Kommunisten und jetzt so mit jungen linken oder kommunistischen Gewerkschaftern so reden würdet, was würdet ihr sagen, wären aus eurer Sicht so die wichtigsten Lehren oder wichtigsten Ratschläge, die ihr so gerne weitergeben würdet an junge linke Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen? Mach eine Ausbildung im Betrieb und versucht, das als Ausgangspunkt zu nehmen für deine politische Arbeit. Das wäre der erste Ratschlag. Also denk mal drüber nach, ob das nicht eine Option wäre und für die Genossinnen, wo die zu alt für sowas sind. Du hast gleich mit jüngeren Genossinnen zu tun, beim offenen antifaschistischen Treffen, bei einem anderen politischen Zusammenhängen, mach ein Stück weit politische Berufsberatung. Wenn du das machst, im Betrieb politische Arbeit zu leisten, dort zu arbeiten, das als Ausgangspunkt zu nehmen, das wird cooler sein, als du jetzt denkst. Ja. Kann ich jetzt erstens aus eigener Erfahrung auch nochmal unterstreichen. Ansonsten würde ich auch sagen, erstmal einen Schritt nach dem anderen und auch so eine gewisse Offenheit mitbringen, erstmal von den Leuten dazulernen. Also ich muss sagen, es tut auch sehr, sehr gut, einfach mal so unmittelbar zu spüren, hey, wo steht denn dieses ominöse Proletariat? So, worüber, was beschäftigt die so? Was für Gedanken machen sich meine Kolleginnen tagtäglich, die noch nie einen marxistischen Text in die Hand genommen haben? Und dann lieber so die eigene Argumentation und die eigenen Diskussionen davon ausgehend beginnen. Also jetzt nicht reingehen und direkt irgendwie die ganz großen Bretter bohren, sondern auf der Grundlage einfach mal über Tagesaktuelles diskutieren. Ja, oder verbinde beides miteinander. Also beweist dich in Tageskämpfen für mehr Lohn, gegen Ungerechtigkeiten im Betrieb, für Übernahme der Auszubildenden, gegen die Werksschließung und nimm das als Ausgangspunkt, als geschulter Kommunist, zwinker, zwinker, den Kapitalismus zu kritisieren und Notwendigkeit einer besseren Gesellschaft ohne Bonzen aufzuzeigen. Versuch das zu verbinden, aber tust nicht aus dem Theatersessel, sondern vor Ort. Und versuch dabei eine Sprache zu finden, die Arbeiterinnen und Arbeiter verstehen. Ja, das heißt jetzt nicht irgendwie sich besonders primitiv ausdrücken, ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, dass jemand Arbeiter spielt oder so, ja. Aber sei echt und versuch, also nicht die Arbeiter müssen wie Studenten reden, sondern umgekehrt, ja. Naja, ja, ein bisschen Pommesbude ist schon okay, aber ich bin jetzt auch Arbeiter und esse eigentlich keine Pommes. Vielleicht sollte man das Klischeebild so von bierbäuchigen, Karohemden tragenden Prolo irgendwie so mit Oberlippenbart. Maschinenöl und, im Gesicht. Und Wolfgang Petri im Autoradio, weißt du, vielleicht sollte man das irgendwie so mal ablegen. Ja. Ja, ist auch so ein Klischee, was glaube ich auch bei nicht wenigen Kommunisten manchmal vorherrscht, von Arbeitern, ja, von so einem, also. Genau. Als wär das so ein mystisches Wesen und wo man gar keinen Bezug zu hat. Und es klingt so banal, aber auch schon wie gesagt hat, überhaupt auch mit Menschen aus der Arbeiterklasse überhaupt zu reden, also auch zu wissen, wie man redet, wie man Themen anspricht und so, das ist, glaube ich, auch ein Skill, den viele nicht so richtig drauf haben. Das ist ein Skill, den man aber auch entwickeln kann. Und du hast völlig recht mit der Kritik. Also wenn du manche linke Flugblätter liest und dann gibt es mal einen normalen Beschäftigten zu lesen. Boah, heieiei. Ich habe früher mal, wo ich angefangen habe, im Betrieb zu arbeiten, habe ich mal so von so einer radikalen linken Gruppe so ein Plakat entdeckt. Da stand drauf, wenn die nationale Borniertheit überall widerlich ist, dann wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft. Karl Marx, den nationalen Konsens durchbrechen. Da dachte ich mir, boah, geiles Brett, ey. Und dann war ich als junger Betriebsrat und habe das Ding dann bei uns im Betriebsratsbüro aufgehangen und habe mich drüber gefreut, dass das da hängt und habe ich so einen richtigen Punchline rausgehauen. Und dann kam ein Kollege von mir rein und sagte, hey Sergej, was ist denn nationaler Konsens? Oh, scheiße, ey. Da habe ich gesagt, ey, du sollst nicht so nationalistisch sein. Ach so, ja, stimmt, hast recht. Warum schreibst du denn das nicht? So, kleine Anekdote vom Krieg, aber du weißt, was ich meine. Ja, total, das ist eine wichtige Erfahrung, ne, was ich meine damit, ja. Genau, vielleicht zum Abschluss nochmal, aber dann zur Konferenz. Wenn man jetzt irgendwie nach dem Gespräch richtig Bock bekommen hat, an der Konferenz teilzunehmen, wie kann ich mich da eigentlich anmelden? Wo muss ich mich anmelden? Kostet die Konferenz Eintritt? Wann und wo geht's nochmal los? Und wie sieht's aus mit Schlafplätzen zum Beispiel? Ah, mit dem Eintritt ist eine gute Idee, finde ich, ne? Ja, könnten wir mal drüber nachdenken. Was ist das, Paddy? Nein, kostet nix. Darf man sich gerne anmelden. Genau, also es wird vor Ort einen Büchertisch geben. Da kann man natürlich gegen eine gewisse Spendenempfehlung oder ja, gegen einen gewissen Preis ein Buch kaufen. Aber man kann natürlich das Ganze auch durch Spenden unterstützen. Aber wie du sagst, jetzt ein Eintritt ist erstmal nicht vorgesehen. Angemelden könnt ihr euch über einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben an Rote Infos oder eben direkt über die Mail vom Roten Gewerkschaftstreffen. Die Website ist rotes-gewerkschaftstreffen.de. Dort findet ihr dann ein Kontaktformular. Wir hatten es vorhin kurz einmal in einem Nebensatz gesagt, es gibt jetzt schon einige Anmeldungen. Dementsprechend würden wir darum bitten, dass ihr möglichst verlässlich auch sagt, mit wie vielen Leuten ihr kommen wollt. Vielleicht auch kurz ein bisschen was zu eurem Hintergrund, dass man es einfach ein bisschen einschätzen kann. Ich arbeite in Betrieb XY und so weiter und so fort. Genau, und dann würden wir da schnellstmöglich eine Rückmeldung geben. Wie gesagt, das Ganze findet statt am 25. Oktober. Wir fangen da dann vormittags an, so zwischen 8.30 Uhr, 9 Uhr wollen wir uns da gemeinsam treffen. Wir können jetzt leider nicht für alle Übernachtungsmöglichkeiten stellen, aber wir können euch gerne irgendwie eine Info geben, was es hier so in der näheren Umgebung an Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Wir haben jetzt für den schmaleren Geldbeutel einen Raum, wo man halt einen Schlafsack, Isolmatte, wenn man das möchte, ne? So, und wenn man natürlich aus der Region hier kommt, dann glaube ich, ist auch die Anreise am Tag selbst möglich. Und wer okay verdient, hier gibt es noch zwei, drei, sag ich mal, finanzierbare Hotels. Ist nicht das Ritz-Carlton, aber ist okay. Eher so Holiday Inn, ne? Kann man so sehen. Und es gibt auch ein paar private Schlafplätze, aber wir haben echt schon so viel Anmeldungen, ja, dass ja. das, naja, so langsam ist unser Flur und unser Wohnzimmer voll, ne? Ja, müssen wir noch neue Sofas kaufen. Aber wir werden eine Kreativlösung finden für jeden, der kommen möchte. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe aber einen Wunsch und ich denke, das wird Vincent teilen. Wir möchten gerne schon auch Leute haben, die sich da einbringen wollen. Oder die was mitnehmen wollen. Was wir nicht wollen, ist so ein Abwurfplatz für Flugblätter. So, ich gehe da mal hin und eigentlich sitze ich da die Zeit ab und am Ende schmeiße ich noch zwei Flugblätter in den Raum und eigentlich war mein Plan, nur die Scheiße da auszulegen. Ich sag's jetzt mal ein bisschen hart, ja. Ja. Man wird sicherlich für andere Gruppen auch eine Möglichkeit finden, ihr Material auszulegen. Es wird einen Büchertisch im Eingang geben und da sind wir natürlich auch drüber froh, andere gute Beispiele aus anderen Städten zu finden. Aber wir möchten eine ernsthafte, ehrliche Teilnahme der Leute dort. Dann machen wir die Konferenz lieber mit 150 Leuten, die Bock haben zu diskutieren, als mit 300, wovon die Hälfte eigentlich nur da ist, um ihre Zeitung zu verkaufen. Ja. Mhm. Und vielleicht noch dazu auch einen kleinen Punkt. Ich glaube, es ist jetzt aus dem, was wir jetzt miteinander besprochen haben, schon ein bisschen hervorgegangen. In dem einen Einladungsvideo, das wir aufgenommen haben, wird es auch nochmal gesagt, wir wollen halt schon einen klaren Praxisbezug. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie von der linksradikalen Metaebene über die ganzen Themen sprechen, sondern das Ansinnen ist schon, dass man geht dahin, weil man Erfahrungswerte und Fragen hat und möchte die gemeinsam diskutieren. Ich meine, im besten Fall findet das Ganze auch eine Fortsetzung und dann wird von dem Punkt aus weitergehend diskutiert. Aber das wäre schon auch noch eine Bitte, dass genau. Ja, oder vor, eine betriebliche Praxis zu entwickeln und da mal gucken möchte, was können die ja mitgeben. Ja? Mhm. Aber wir machen dort jetzt kein akademisches Diskussionsforum. Alles klar, okay. Ja, wir werden auch nochmal als Kommunistenkneipe natürlich eure Seite verlinken und nochmal die Anmeldemöglichkeiten. Genau, an der Stelle sage ich aber schon mal Dankeschön für das Gespräch, Vincent und Sergej. Ja, viel Erfolg auch für eure Arbeit, für eure Konferenz. Ist ja schon mal schön zu hören, dass die Anmeldungen gut laufen bis jetzt. Und genau, ja, von meiner Seite aus noch alles Gute. Oder habt ihr noch irgendwie was... was ihr noch loswerden wollt. Nö, war uns ein Vergnügen. Ja, würde ich auch sagen. Auch wenn Stuttgart so komisch links unten auf der Landkarte liegt, aber links unten ist ein gutes oben. Und, ja, geht in die richtige Richtung. wir hören voneinander. Danke für die Einladung, für die Gelegenheit zu reden. Alles klar. Kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank und dann hoffentlich bis am 25.10. Bis bald. Bis bald.